letzten Eins will ich nicht wissen. Faxenbriefe kann ich missen, ob wer Arbeit küd ich schisse. Ich mach die E-Mail hühnet um, in mein Uhr ist ein Liedchen. Ein lustig leckere Sommerhitchen, schwerft der ganze Tag ein bisschen. Andere Julia in der Kopf, alle Rechnungen sind benne. Maar net Ruhe darf me nicht wennen, auf der Lotto nicht zu wennen. Man den Dröme, die sind top. Für mich jo, ich für mich jo. An der Plündern und der Rot. An der Kribbel in het Blut. Ich für mich jo, ich für mich jo. Ich kann je ältere noch den Kopf sorg, bedenkt hüdern all an Marie, dass der Himmel dafür sorge. Ich will leben in einer Lag, Kurfuß, Fenster an Türe, was nicht hängen hängt, steht führe, hürens wie ihr führe, wird der allerschönste Tag, mit mein Freund jetzt Musik spielen. En dan nog nog niet vertellen, jene wil de verdette helle. Hoest ik ja nu op de maak, voor mich jod, ik voor mich jod. Aan de bloemen op de rood, aan de kriebel in het bloot. Ik voor mich jod, ik voor mich jod. Ich fühl mich jod, ich fühl mich jod. An der Blümwärm auf der Hose, an der Kribbel in den Blut. Ich fühl mich jod, ich fühl mich jod.